lenge in Niemandsland. Bei dir sein. Du zeigst mir das Land, wir gehen von See zu See. Die Herrlichkeit der Welt ist immer adäquat der Herrlichkeit des Geistes, der sie betrachtet. Der Gute findet hier sein Paradies, der Schlechte genießt schon hier seine Hölle. Heinrich Heine. Willkommen im Niemandsland. Wir bieten wieder 2 Stunden kritischen Journalismus für Neu- und Wissbegierige. Mit dem Finger am Puls, aber manchmal auch im Auge der Zeit, immer hart im Gegenwind der Geschichte. Den Blick fest auf das Weltgeschehen gerichtet. Wir wollen allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder Orientierung und Analyse bieten. Wir wollen aus dem Chaos und Geschrei der Märkte und Medien das Wichtigste herausfiltern, das Exemplarische aufzeigen, das Wahre erkennen, das Falsche entlarven, das Totgeschwiegene reden lassen, das Getrommel abschalten und dabei auch noch Spaß haben. Bienvenidas y bienvenidos. Willkommen im Niemandsland. Wir geben Perspektiven, wir zerstören falsche Illusionen und bauen richtige auf. 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona, Niemandsland. Jeden Montag direkt von 13 bis 15 Uhr von der Plaza Real. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskerz. Es ist Montag, der 20. Mai 2019. Über das Proletariat. Vor 3 Monaten kam das Proletariat ins Haus, schlagartig und ungebeten, wie sonst nur mormonische Bibel- und Seelenverkäufer, aber nicht halb so freundlich. Es zog einfach ein in die Wohnung über der, in der ich zur Untermiete wohne. Seitdem nehme ich rege an seinem Leben teil und beobachte und erforsche es mitunter sogar. Es bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, denn zur Ohrenzeugenschaft seines Daseins hat mich das Proletariat ohnehin vom ersten Tag an genötigt. Das Proletariat besteht aus Mann, Frau, diversen Kindern und vielen Sorgen. Je schlechter es materiell gestellt ist, desto höher die Anzahl der Haustiere, die das Proletariat solidarisch an seinem Elend beteiligt. Ein Proletariat ohne wenigstens einen Köter ist quasi gar nicht denkbar. Mein Proletariat ist komplett ohne Erwerbsmöglichkeit, bezieht Stütze und beherbergt deshalb circa 50 Tiere aller Art. Früh am Morgen, gegen 6:30, erwacht das Proletariat. Es öffnet die Fenster und beginnt zu brüllen. So teilt es sich selbst wie auch der übrigen Welt, also mir zum Beispiel, mit, dass es noch da ist und dass es ihm heute ebenso geht wie gestern und alle Tage. Nicht gut. Kraftvoll spricht das männliche Proletariat das weibliche an. Dazu benutzt es immer und ausschließlich einen Ausdruck, den ich weder hier noch sonst wo wiedergeben möchte. Zur Aufklärung des Publikums aber sei erwähnt, dass es sich dabei um ein extrem unfreundliches Wort handelt, das sich auf die Abkürzung der Potsdamer Straße ebenso reimt, wie auf eine umgangssprachliche Form des Begriffs Erbrochenes. Mein Proletariat heißt Komatowski, das männliche sogar Manne Komatowski. Ha, billige Klischees, ruft jetzt einer dazwischen. Ein sich Linksempfindender ist es wohl. Und wenn er Klischee sagt, dann muss er auch billig sagen, sonst ist es nichts. Pech nur, dass Klischees oft stimmen. Zum Beispiel dieses, Menschen, die sich selbst in einem Brustton Linke oder Antifaschisten nennen, als sei das ein Beruf oder eine anbetungswürdige Sache, sind dumm, denkfaul und selbstgerecht. Wer das nicht glauben will, muss nur den Politikteil einer sich links nennenden Tageszeitung lesen. Mein Proletariat liest nie. Es brüllt. Gerade wieder nach seiner Frau. Komm her! Nein, ich sag das Wort nicht. Ist es nicht gut, dass sie sich nie vereinigt haben, die Proletarier aller Länder? Bombardiert Belgien. Hühner und Kinder zuerst. Aus der Serie NATO übernehmen sie. Seltsam, diese Belgier. Erst die Kinder, dann die Hühner. Wer ist der Nächste? Wir? Jedenfalls ist das ein komisches Volk. Man hört nichts Gutes vom Belgier. Frittenwampe bis zu den Knien, aber sich an Kindern vergehen. Aber? Wieso aber? Ist Kinderschänden ohne Wampe besser? Schwer zu sagen. Sieht aber vielleicht besser aus auf Video. Dauernd frisst der Belgier Fritten. Die ganze Zeit. außer wenn er das mit den Kindern macht. Dazu muss er ja wahrscheinlich die Hände frei haben. Hinterher. So, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben Sie einen Eindruck, wer er war, dieser Wiglaf Droste. Was für eine freche, böse Lästerzunge. Da, man muss sagen, leider vor wenigen Tagen gestorben ist. Unterschicht-Bashing, das war der erste Sketch, den wir von ihm gehört haben. Die Linke kriegt bei ihm auch immer ordentlich was ab, aber Achtung, halt, halt, keine Angst, der verteilt nach allen Seiten, auch die Herrschenden bekommen genug Schläge ab von diesem bösen Satiriker Wiglaf Droste. Er wurde, also wie gesagt, als Satiriker, Sänger und Autor bekannt. Jetzt ist Wiglaf Droste nach kurzer und, wie wir gehört haben, schwerer Krankheit verstorben. Wir trauern um eine große böse Zunge deutscher Sprache. Der Schriftsteller und Sänger Wiglaf Droste ist Berichten der Jungen Welt und Leipziger Volkszeitung LVZ zufolge im Alter von nur 57 Jahren nach einer kurzen schweren Krankheit in Pottenstein, das liegt in Franken, gestorben. Die Zeitungen beziehen sich auf Informationen aus dem Familien- und Freundeskreis Drostes. Er lebte laut LVZ seit etwa 1,5 Jahren bei einer Freundin in Pottenstein und schrieb bis zuletzt an neuen Texten. Darüber hinaus hatte er demnach auch noch eine Wohnung in Leipzig, seiner Wahlheimat, seit 2006. Wiglaf Droste wurde am 27. Juni 1961 im ostwestfälischen Herford geboren. Er nannte sich manchmal auch gerne einen Ostwestfalian Alien. Droste begann seine Karriere als Journalist unter anderem für die Tageszeitung Taz. Die dort erschienenen Texte erschienen später in mehreren Sammelbänden. Seit 1994 schrieb er regelmäßig für die Junge Welt und hatte dort seit Januar 2011 eine tägliche Kolumne. Mit Bela B. von den Ärzten brachte Droste 1989 seine erste Single mit dem Titel »Grönemeyer kann nicht tanzen« auf den Markt. 1991 gründete er mit einem Freund das Benno ohne Sorg-Theater an der Berliner Volksbühne, das jungen satirischen Talenten ein Podium für politisch aktuelle Abendunterhaltung bot. Seine Fangemeinde verglich den Kritiker mit Kurt Tucholsky. Zuletzt berichtete er der Jungen Welt zufolge in der Kolumne vom Eheglück in Franken. Erst im vergangenen Jahr erhielt Droste zusammen mit Piet Knorr den Satirikerpreis Göttinger Elch. Wir trauern um diesen großen Satiriker Wiglaf Droste. Es gibt zu viele Leute, die mich belauschen. Ich weiß nicht. Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Kontrabanda 91.4 FM. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 119. Die internationalen Brigaden verlassen Spanien. Zweiter Teil. No pasarán. Pasaremos. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Un solo frente. Una sola unión. Hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Die Auflösung der Base Albacete. Am 4. April 1938 hatte Wilhelm Zeisser den telefonischen Befehl erhalten, die Base bei Albacete sofort aufzulösen und die Mannschaft unter Zurücklassung der Sachwerte nach Barcelona zu evakuieren. Am 25. Mai 1938 teilte das Verteidigungsministerium dem ehemaligen Kommandeur der Roten Ruhrarmee, dem aufgrund seiner herausragenden Rolle bei der Verteidigung Madrids im Herbst 1936 auf Betreiben der Kommunistischen Partei Spaniens der Titel eines Generals verliehen worden war, mit, dass er demobilisiert sei und die Volksarmee keine Verwendung mehr für ihn habe. Ende August in die Sowjetunion zurückgekehrt, schrieb er am 28. November 1938 an Georgi Belov, das ist der Bulgare Georgi Damjanov, den stellvertretenden Kaderleiter des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, einen Bericht über die Arbeit und die Auflösung der Base, aus dem hervorgeht, dass das Verwaltungszentrum der Interbrigaden überstürzt und im Grunde planlos aufgelöst und dessen Aufgaben an verschiedene Orte verstreut wurden. Abgesehen davon, dass die Evakuierungszüge teilweise ihre Bestimmungsorte nicht erreichten und unter den zu transportierenden Verwundeten durch Luftangriffe Opfer zu verzeichnen waren, erreichte Zeisser gegen verschiedene Widerstände doch, dass die Menschen und ein Teil des Materials in Barcelona ankamen. Hier sollte im Stadtteil Horta im Nordosten der katalanischen Hauptstadt anstelle der Base eine Administración Central errichtet werden, die im Verteidigungsministerium, dem Subsekretariat des Landheeres, unterstand. Zeisser schrieb, dass der Generalstab und das Subsekretariat sich widersprechende Befehle gaben, sodass die internationalen Brigaden im Grunde über kein effizient arbeitendes Verwaltungszentrum mehr verfügten. Besonders tragisch war, dass mit der Base gleichzeitig 19 Hospitäler evakuiert wurden und die medizinischen Aufgaben von einer Fachorganisation, dem Servicio Sanitario Internacional, auf ein eher politisches, repräsentatives Organ, die Ayuda Médica Extranjera, übertragen wurden. Auch hätten die Generalinspektion und die politische Führung der Brigaden argumentiert, es sei besser, die Base zu liquidieren, als zu warten, bis sie vom Kriegsminister geschlossen werde. Zur Auflösung aber wäre es, so Zeisser, nicht gekommen, wenn das Politbüro der KP Spaniens in die Entscheidungsfindung einbezogen und der Kommandeur der Base dort gehört worden wäre. Hätte es ein arbeitsfähiges Verwaltungszentrum gegeben, so wäre es letztlich leichter gewesen, die Interbrigaden aufzulösen und ihre Angehörigen zu evakuieren. Der Abzug. Schon im Juni 1938 war damit begonnen worden, Verwundete, Kranke und ältere Interbrigadisten nach Frankreich zu evakuieren, jenen, die aus demokratischen Ländern kamen und ungefährdet zurückkehren konnten, wurde die Ausreise erlaubt. Außerdem begann der Abbau der Hilfsdienste, zu denen auch das Sanitätswesen gehörte. Umfangreichere Transporte begannen dann am 12. November 1938. Sie standen zum größten Teil unter der Kontrolle einer Kommission des Völkerbundes. Die von den Fronten abgezogenen Interbrigadisten waren in Demobilisierungslagern zusammengezogen worden, die sich in den Provinzen Valencia, Alicante und Barcelona befanden. Die Interbrigadisten beklagten vielfach, dass sie sich untätig in den Lagern aufhalten mussten, während ihre spanischen Brüder an den Fronten gegen die Faschisten kämpften. Aber ihr Einsatz war nicht vergessen, und das republikanische Spanien, Regierung, Militär sowie die politischen Parteien und die Gewerkschaften, beschlossen, die Internationalen in würdiger Form zu verabschieden. Am 27. Oktober 1938 gab die spanische Regierung zu Ehren der internationalen Brigaden daher ein Bankett im ehemals mondänen Casino La Rabassada, das zu dieser Zeit als Kaserne diente. Zu einem symbolträchtigen Höhepunkt der Veranstaltung kam es, als der spanische Ministerpräsident Juan Negrín den deutschen Antifaschisten, Kommunisten und Kommandeur der 45. Division der spanischen Volksarmee Hans Kahle umarmte. Dieser hatte zuvor seine Rede in deutscher Sprache begonnen, um zu demonstrieren, dass es antifaschistische Deutsche gebe, die verstehen, zu kämpfen und falls nötig zu sterben, um ihre Verpflichtung als wirkliche Deutsche zu erfüllen. Dann hatte er seine Rede fortgesetzt. Und jetzt werde ich Spanisch sprechen, die Sprache der internationalen Brigaden, die Sprache der aus 53 Ländern stammenden, die zu den internationalen Brigaden zählten, weil Spanien nach diesen zwei Jahren des Krieges unsere zweite, geliebte Heimat ist. Neben Hans Kahle sprachen Luigi Longo, André Marti und Juan Negrín. Der Ministerpräsident war sichtlich bewegt, als er sagte: Ihr habt große und bewundernswerte Opfer gebracht. Niemand hat euch gezwungen zu kommen. Ihr habt euch freiwillig einer Disziplin unterworfen, die auf den ersten Blick fremd erscheinen könnte. Und in einem solchen Maße, dass ihr diese Disziplin so verinnerlicht habt, dass ihr, als die Zeit gekommen ist, dass man meint, es sei besser für unsere gemeinsame Sache Spanien zu verlassen, dies getan habt. Und wie ein Mann mit Tränen in den Augen, wie ich sie bei vielen gesehen habe, habt ihr euch bereit gemacht zu gehen. Ihr geht für immer, um an einem anderen Ort zu kämpfen. Und jetzt, da ihr geht, sage ich euch im Namen des spanischen Volkes, dass wir nicht, wie üblich, schwören, zu kämpfen, bis wir siegen oder sterben. Wir schwören nur eine einzige Sache, die wir erfüllen werden. Wir schwören zu siegen! Am 28. Oktober 1938 verabschiedeten sich in Barcelona 300.000 Menschen von den internationalen Brigaden, die gemeinsam mit spanischen Einheiten eine letzte Parade auf spanischem Boden veranstalteten. Die Internationalen marschierten ohne Waffen, aber mit erhobenen Fäusten. Kaum jemand der Verantwortlichen der Republik versäumte es, sich von ihnen zu verabschieden. Neben den Vertretern der Regierung waren auch der Generalsekretär der KP Spaniens, José Díaz, und das berühmte Mitglied des Politbüros der KP Spaniens, Dolores Ibaruri, La Pasionaria, erschienen. Vicente Rojo Lluch, der Chef des Generalstabs der spanischen Volksarmee, sowie Enrique Lister und Juan Moresto, die Kommandeure des 5. Armeekorps, nahmen ebenfalls teil. Heldenehrung. Die Abschiedsparade war auch als Ehrung für jene Interbrigadisten gedacht, die sich im Kampf für die Republik besonders bewährt hatten. Zu ihnen gehörte der 44-jährige Friedrich Fritz Birk aus dem baden-württembergischen Ettlingen, der von der 11. Brigade delegiert worden war. Birk hatte, so kurios das klingt, vermutlich während des ganzen Krieges keinen einzigen Schuss abgefeuert. Aber er hatte der Waffenmeisterei der 13. Brigade angehört, die eine gemischte Brigade gewesen war. Das hatte nichts mit einer multinationalen Zusammensetzung zu tun, sondern damit, dass sowjetische Berater davon ausgegangen waren, dass dieser Krieg ein Bewegungskrieg war und es effizienter sei, wenn eine etwa 3000 Mann starke Einheit von der Infanterie über Panzer bis zur Artillerie über alle Waffengattungen verfüge. Da es sich um sehr verschiedene Waffentypen handelte, musste Birk ein exzellenter Mechaniker gewesen sein. Das wird auch dadurch bestätigt, dass er nach der Auflösung der Brigade im Juli 1937 in eine Waffenfabrik kommandiert und danach von der 11. Brigade übernommen worden war. Vielleicht hatte Fritz Birk in der Presse der Brigade einige der zahllosen Grußadressen gelesen, die Einheiten der Volksarmee, Belegschaften von Betrieben, Parteien und Gewerkschaften, aber auch einzelne Personen zum Abschied an die Interbrigadisten schrieben. Vielleicht hatte er Luigi Longos Worte gehört, der gerührt durch die Herzlichkeit der Spanier sagte: Ihre Dankbarkeit ist größer als das, was die Internationalen für Spanien haben tun können, aber es war auch ein Kampf aller Völker für ihre eigene Existenz. Die Frauen und Kinder der ausländischen Freiwilligen werden stolz sein, Familienmitglieder derer zu sein, die in Spanien für die Freiheit der Welt gekämpft haben. Fritz Birk, der 1956 verstarb, hat es nicht mehr erlebt, dass die spanische Regierung 1996 mit der Verleihung der Ehrenstaatsbürgerschaft das Versprechen von La Pasionaria, Dolores Ibárruri, einlöste, dass sie den abziehenden Interbrigadisten in ihrer Rede auf der Abschiedsparade in Barcelona 1938 mitgegeben hatte. Nie werden wir euch vergessen. Und wenn einst der Olivenbaum des Sieges blüht, durchflochten mit dem Siegeslorbeer der Spanischen Republik, dann kommt wieder. Kommt zu uns, denn hier werdet ihr, die ihr keine Heimat habt, eine Heimat finden. Hier werdet ihr, die ihr der Freundschaft beraubt leben müsst, Freunde finden. Und ihr alle werdet die Zuneigung des gesamten spanischen Volkes finden, das heute und immer voller Begeisterung rufen wird: Lang leben die Helden der internationalen Brigaden! Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. Folge 119. Die internationalen Brigaden verlassen Spanien. Zweiter Teil. Eine Niemandsland-Produktion 2019. Zum Nachlesen: Ich verlas einen Artikel aus der Zeitung Junge Welt vom Oktober 2018. Der Autor heißt Werner Abel. Die Auszüge aus den Reden von Hans Kahle und Juan Negrín wurden dem von der Agencia de Información Mundial Antifascista herausgegebenen Boletín Especial de Prensa Dedicado a la Despedida de las Brigadas Internacionales, erschienen Barcelona 1938, entnommen. Die Übersetzung besorgten Marguerite und Manfred Bremer. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego. Tercera Brigada Mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Me verás mi corazón en un barquito. Me verás cruzar el puente en un barquito. No pasarán. Pasaremos. Um dich herum ist Mensch, in allem anders als du. Wie sie liebt und woran er glaubt und wonach sie suchen. Unsicherheit macht sich in dir breit, Angst vom Fremden, dem nicht verstehen. Du umgibst dich mit einem Schild aus Hass und da. Dann lässt du sie untergehen und dafür am Leben zu sein, bringt das Glück für dich. Und dafür am Leben zu sein, bringt das Glück für dich. Mahu, ja, ja, ja, ja. alles verändert sich. Erstarrt bist nur du, hältst dich an alten Regeln fest, Auge um Auge und Blut für Blut. Lässt das Heute nicht zu dir herein, willst das Gestern zurück. Lass dich die Blinden doch nach Bildern sehen, und du nimmst sie ihnen Stück um Stück. Und dafür am Leben zu sein, bringt das Glück für dich. Und dafür am Leben zu sein, bringt das Glück für dich. Mahu, ja, ja, ja, ja, ja. Ich sehe die Verzweiflung, ich fühle den Schmerz. Doch das Töten der Liebe wärmt kein kaltes Herz. Spüre die Unsicherheit, kann sie riechen, die Angst. Doch jeder Schlag, den du fühlst, macht deine Seele krank. Es bleibt nur Schatten von dem, der du mal warst. Und dafür am Leben zu sein, bringt das Glück für dich. Und dafür am Leben zu sein, bringt das Glück für dich. Mahu, ja, ja, ja, ja, ja. Esteu escoltant Nimensland, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Kurz nach halb zwei am frühen Nachmittag. Ein sonniger Tag heute hier im Zentrum von Barcelona. Die Temperaturen sind auch ein bisschen nach oben gegangen. Gestern hat es ja ordentlich geregnet. Da war ein richtiges regnerisches, wechselhaftes Frühlingswetter mit ganz ordentlichen Schauern zwischendurch. Noch eine Woche, dann gibt es hier in Spanien Munizipal- und Europawahlen. Doch bevor wir darüber etwas Näheres erfahren werden und uns dazu äußern wollen, eine kleine Chronik. Zuerst einmal ein Aphorismus. Die Gegenwart ist das erregendste aller Abenteuer. Haldor Laxness hatte das gesagt. Heute ist der 20. Mai. An einem 20. Mai wurden geboren Bernhard Paul, der wurde 1947 geboren und ist österreichischer Zirkusunternehmer. Wer hat noch nicht vom Zirkus Roncalli gehört? Die meisten. Joe Cocker hätte heute Geburtstag, wenn er noch leben würde. Er lebte von 1944 bis 2014. Britischer Rockmusiker. Bekannt durch seinen etwas spastischen Auftritt auf dem Woodstock Festival 1969 mit dem Beatles-Lied With a Little Help from My Friends, Joe Cocker. Hanna Krall, die wurde 1932 geboren, hat heute Geburtstag. Sie ist polnische Schriftstellerin. Ebenfalls hätte heute Geburtstag Wolfgang Borchardt, der lebte von 1921 bis 1947, deutscher Schriftsteller, bekannt durch seinen Roman bzw. sein Theaterstück Draußen vor der Tür. das Schicksal eines Kriegsheimkehrers. Moshe Dayan, israelischer General und Politiker, der lebte von 1915 bis 1981, der hätte heute ebenfalls Geburtstag. Als Militär wollen wir den überhaupt nicht feiern und auch noch nicht einmal grüßen, aber wir erwähnen ihn als zeitgeschichtliche Kuriosität. Sigrid Undset, die lebte von 1882 bis 1949, die war norwegische Schriftstellerin und, Achtung, wer weiß das schon, Literatur-Nobelpreisträgerin 1928. Emil Berliner, 1851 bis 1829, heute am 20. Mai hätte er Geburtstag, US-amerikanisch-deutscher Elektroingenieur. Jawohl, er hat das Grammophon miterfunden. Dann der britische Philosoph und Ökonom John Stuart Mill, der hätte heute auch Geburtstag, der lebte von 1806 bis 1873. Und jetzt kommt der Herkules unter allen Schriftstellern Europas, Honoré de Balzac, 1799 bis 1850, französischer Romancier. Die menschliche Komödie, ein Romanwerk von fast 50 Romanen. Die lesen sich heute noch genauso spannend wie vor über 100 Jahren, wie vor über 150 Jahren. Ein Gigant, Honoré de Balzac. Und zum Schluss, der letzte Geburtstag, den ich hier erwähnen möchte, in meiner kleinen Geburtstagschronik, Johann Gottfried Schadow. Deutscher Bildhauer, der lebte von 1764 bis 1850. Das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Wollen wir nicht rüber ins Kraftwerk gehen, da kenn ich mich ziemlich gut aus. Die Leute sind heut auf den Wiesen, wir können ihnen alles vermiesen. Heut ist Sonntag und Frühling und Boot vorn am See, Schatz, ich hab eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Spüren wir Unfall im Kernkraftreaktor. Heut ist jeder im Grünen mit Kindern und Frau. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du nimm dir mein Kind, ich dein Kind. Und jeder vergiftete Kleinkind. So ein Kernkraftreaktor kriegst nicht alle Tag. Und der Wachter macht eh, was ich sag. Schatz! Gebringt das Plutonium her, das tut sich am besten bewähren. Ich benütze jetzt schon lang kein Arsen immer mehr. Wenn's aus ist, kann sich niemand beschweren. Erst schalt man ein die Sirenen, dann fangen die Augen an zum Tränen. Dann schalt man ein Katastrophenalarm und dann fallen die Vogeln vom Baum. Ja, der Frühling, ist hier, spüren wir Unfall im Kernkraftreaktor. Um zwei sind die Babys tot und um halb vier fallen die älteren Bauern vom Traktor. Um fünf tun wir alles vereisen, dann können sie uns nix mehr beweisen. Der Staat zahlt den Witwen das halbe Gehalt und einen Unfall vergisst man ja bald. Das Kraftwerk läuft weiter, um die Leute ist nicht schad. Spül mal Unfall, weil sonst ist man fad. Niemands Land ist ein Programm von Alemanien. Radio är som en stor biograf i ditt huvud. Så lyssna des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Alles spricht von der Globalisierung, von der modernen Welt, wo die Menschen reisen können, hin und her, neue Länder sehen. Aber ist das so schön für das Proletariat? Nomadisierende Arbeitskräfte, Fluch der Erwerbsimmigration. Ein Wiener Forschungsinstitut konstatiert in Friedenszeiten beispiellosen Bevölkerungsrückgang in Teilen der Region. Ein Drittel der erwerbsfähigen Bevölkerung der Republik Moldau lebt im Ausland. Desgleichen mindestens ein Zehntel der Ukrainer und mindestens 5% der Polen. Das sind die Zahlen, auf die das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche jetzt in einer Studie über die ökonomischen Perspektiven Ost- und Südeuropas hingewiesen hat. Das Institut konstatiert einen in Friedenszeiten beispiellosen Bevölkerungsrückgang, der die in Abhängigkeit von der EU gelangten Staaten ergriffen habe. Die Autoren sprechen von einer der größten Herausforderungen für die mittelfristige Entwicklung der Region. Im Einzelnen stellte das Institut dar, dass in Moldau und der Ukraine das Lohnniveau kaufkraftbereinigt um etwa 20% des deutschen Werts betrage. In Polen liegt es bei der Hälfte, in Tschechien, der Slowakei und Slowenien bei rund 70%. Letztere Länder haben also vom Boom der deutschen Exportwirtschaft, in die ihre eigene Industrie als Zulieferer integriert ist, durchaus ein bisschen profitiert. Das gilt in bestimmten Grenzen auch für ihre Lohnabhängigen. In Polen und Tschechien herrscht nach kapitalistischen Kriterien Vollbeschäftigung. Beide Länder ziehen inzwischen ihrerseits Migranten aus den noch ärmeren Staaten östlich ihrer Grenzen ins Land. Die Zahl der Ukrainer in Polen wird aktuell auf 1,5 Millionen Personen geschätzt und sie besetzen durchaus nicht mehr nur Jobs im Billiglohnsektor. Solche überwiegen zwar noch, aber auf den einzelnen Migranten bezogen scheint solche Beschäftigung unter Wert inzwischen in wachsendem Maße eine Übergangsphase zu sein. Die polnische Wirtschaftspresse berichtet, dass die Ukrainer im Lande, wenn sie über gehobene Qualifikationen verfügen, auch relativ schnell diesen gemäß eingesetzt würden, etwa vom Bauarbeiter zum Vorarbeiter und von diesem zum Bauleiter aufstiegen. Die Entwicklung zeigt, dass vom Standpunkt der Herkunftsländer die Anreize zur Migration und nichts anderes ist der visafreie Reiseverkehr objektiv eine durchaus zweischneidige Sache sind. Sich als Billiglohnstandort bei trotzdem relativ qualifiziertem Arbeitskräftepotenzial anzupreisen, wie es die Ukraine auf Konferenzen für westliche Investoren tut, hat immer auch den Effekt, dass es für jene qualifizierten Arbeitskräfte einen ständigen Anreiz darstellt, wegzugehen, wenn das inländische Lohnniveau so niedrig gehalten wird, wie es ist. Inzwischen fehlen in der Ukraine neben Krankenschwestern auch Metall- und Elektrofacharbeiter. Die dortige Eisenbahn reaktiviert pensionierte Lokführer, um überhaupt noch ihren Fahrplan einhalten zu können. Insbesondere die Rentensysteme der betroffenen Länder leiden darunter. Ironie der Geschichte. Damit untergräbt die Auswärtsmigration auch vom Standpunkt der internationalen Investoren die Attraktivität der osteuropäischen Billiglohnstandorte. Denn wenn die Migration Arbeitskräfteknappheit erzeugt, tendieren die Löhne dazu, trotz allem zu steigen. Und dies lässt Kapital, das auf billige Arbeitskräfte als wesentlichstes Kriterium der Standortswahl achtet, zunehmend in noch günstigere Länder ausweichen. Noch günstigere heißt hier noch lohnbilligere Länder. Auf der makroökonomischen Ebene und vom Standpunkt der EU bedeutet dies, dass das Niedrighalten des östlichen Lohnniveaus im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit bei gleichzeitig offenen oder halboffenen Grenzen für Arbeitsmigranten eine Möglichkeit ist, aus den peripheren Ländern das Letzte abzuschöpfen, was ihnen nach dem Zusammenbruch ihrer Industrie geblieben ist, ihr Arbeitskräftepotenzial. Was vom Standpunkt der einzelnen Migranten absolut plausibel ist, dorthin zu gehen, wo es bessere Bedingungen als zu Hause gibt, erweist sich vom Standpunkt der Nationalökonomen dieser Länder als fatal. Wenn die Wiener Ökonomen als Ausweg für die vom Workforce Drain erfassten Länder, so heißt das offiziell, eine verstärkte Digitalisierung und Automatisierung empfehlen, ist dies nicht mehr als ein trauriger Witz. Denn woher kann das Kapital kommen, um diese Automatisierung auf breiter Front zu finanzieren? Auch wieder nur aus dem Ausland. Ich verlas einen Artikel von Herrn Jens Wolf. Erschienen in der Tageszeitung Junge Welt am 29.03.2019 unter dem Titel Nomadisierende Arbeitskräfte, Osteuropa leergefegt, Fluch der Erwerbsemigration. Gut. Werner wird heute nicht kommen. Ich habe soeben gesehen, dass er heute nicht kann. Deshalb müssen sich unsere verehrten Hörerinnen und Hörer heute nur mit mir begnügen. Ich hoffe, das ist auch okay für Sie. We'll be right back. bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema nomadisierende Arbeitskräfte. Da gibt es einiges zu berichten, was in unserer so toll globalisierten Welt auf diesem Gebiet so vor sich geht. Flüge werden immer billiger, das wissen wir. Und auch das Bordessen darf kaum noch etwas kosten. Die Catering-Tochter der Lufthansa lässt das Passagierfutter deshalb in Tschechien zubereiten. Achtung, von Philippinern. Wie wir gerade gesagt haben, jetzt werden nach Tschechien Arbeitsimmigranten von den Philippinen importiert, um da zu noch geringeren Löhnen das noch billigere Kantinen- bzw. das noch billigere Bordessen für die Billigfluggesellschaften herzustellen, zu produzieren und zu verpacken. Wir alle fliegen ja gern. Und wir sehen, es wird immer knapper alles, immer billiger. Es wird nämlich geknappt, wo es nur geht. Bei den Billig- und Urlaubsfliegern gibt es meist nicht einmal den kleinen Snack gratis. Eine Mini-Tüte Chips, 40 Gramm, kostet bei Eurowings 2,50 Euro. Für ein Fläschchen Wasser, mieses Wasser, werden im Basistarif 3 Euro verlangt. Das ist also unglaublich. 3 Euro für ein Fläschchen Wasser an Bord. Die Kunden sind an der kulinarischen Misere aber nicht unschuldig. Das wissen wir mittlerweile. Wir ahnen es und jetzt wissen wir es. Die meisten buchen ihre Flüge nur nach einem einzigen Kriterium, dem Preis. Es muss billig, billig, billig sein. Kein Wunder also, dass parallel zum Preis auch das Essen an Niveau verliert und in vielen Fällen extra bezahlt werden muss. Ein Menü in der Economy Class wird mit rund 5 Euro für Langstreckentrips kalkuliert. In der Business darf es das Doppelte kosten, in der First das Vierfache. Also immerhin rund 20 Euro pro Mahlzeit. Hinzu zahlen die Airlines Servicegebühren für die Lieferung des Essens an Bord. Der Umsatz der Lufthansa Catering-Tochter LSG Sky Chefs stagniert seit Jahren. Das Management hat deshalb einen Sparkurs verordnet. Und der sieht dann so aus. Die Lufthansa-Küche soll billiger werden. Mit den deutschen Lohnkosten geht das nicht. Deshalb soll das Essen für die Passagiere bald außerhalb des Landes gekocht werden. Nämlich im tschechischen Industriepark Nova Hospoda bei Bor. Unweit der deutschen Grenze. Dort schnippeln bereits 150 Mitarbeiter im Auftrag der LSG Gemüse, bereiten Speisen zu und drapieren sie auf Tabletts. Das Essen wird anschließend mit Lastern hunderte Kilometer nach Frankfurt oder München gekarrt und dort in die Kombüsen der Flugzeuge geschoben. Doch auch in Tschechien findet die LSG nicht mehr genügend billige Arbeitskräfte. Offenbar hatten die Entscheider bei der Wahl des Standorts die lokalen Verhältnisse nicht ganz genau studiert. Weshalb das Unternehmen nun auch auf Philippiner setzt. 30 von ihnen sind bereits da und das ist erst der Anfang. Bis März 2020 sollen es rund 400 philippinische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Tschechien sein. Die Lufthansa-Tochter will ihnen 60% mehr zahlen als den üblichen Mindestlohn vor Ort. Der ist schon eine richtige Misere, also das klingt zwar toll, aber es ist miserabel bezahlt. Trotzdem sind sie für den Konzern weit günstiger als deutsche Arbeitskräfte. Ein Teil der Jobs in Deutschland wird deshalb abgebaut über Altersteilzeit oder Aufhebungsverträge. Bisher hat LSG in Nova Hospeda nur Flächen angemietet, doch der Konzern baut bereits eine eigene Fertigungshalle. Selbst ein Wohnheim wollen die LSG-Manager für die Küchenkräfte errichten lassen. Die Lufthansa-Tochter werde die Räume dort anmieten. Die Arbeitnehmer zahlen nach Aussagen einer LSG-Sprecherin reguläre Miete für ihre Unterkunft. Das Experiment mit den Arbeitsnomaden ist Teil eines harten Sparprogramms, das Konzernchef Carsten Spohr der Lufthansa-Tochter verordnet hat. Es läuft unter dem Arbeitstitel Optimus und soll helfen, den Profit aufzupeitschen. Das ist vor allem deshalb nötig, weil Spohr einen Ableger verkaufen will und das funktioniert nur, wenn die Firma ordentlich verdient. Derzeit ist das eher nicht der Fall. 2018 fielen bei mehr als 3 Milliarden Euro Umsatz gerade mal 135 Millionen Euro Gewinn an. Und wo spart der Kapitalismus? Bei den Löhnen. Meine Mutter hat mir immer gesagt, du kannst gut sein oder greulich, du kannst süß sein oder abscheulich. Aber Kind, was immer auch komm, sei fromm. Und mein Vater hat mir immer gesagt, du kannst einfach sein oder patzig, anschmiegsam oder kratzig, doch egal wo oder wie, lüg nie. Doch für mich kam weder Frömmigkeit noch Wahrheit in Betracht. Ich hab mir mein eigenes Lebensbild gemacht. Hast du noch einen treu dich liebenden Vater? Dann wirf ihn möglichst tief in einen Krater. Und hast du dann auch immer eine Mutter? Dann find deinen Geier und verkauf sie als Futter. Und will dich sonst noch irgendwer belehren und dich zu Fleiß und Pünktlichkeit bekehren? Dann schlag ihm mit der Peitsche übers Schnütchen und sing ihm ein Liedchen. Dieses Liedchen geht so: Die Welt ist schlecht und ungerecht, die Welt ist, wie sie ist. Und wer die Welt für christlich hält, der ist kein guter Christ. Die Welt ist eine Strafanstalt und die Toten sind die Sträflinge, die rechtzeitig entkamen. Amen. Der Papst sitzt reich und faul im Vatikane und hat am frühen Morgen schon eine Fahne. Der Bundeskanzler leidet an Thrombosen und handelt mit Panzern oder falschen Prognosen. Das Volk schreit gern Hurra für Königinnen und will ausgerechnet die Weltmeisterschaft gewinnen. Wer Geld hat, sitzt auf den Bäumen und kommt nicht runter. Die Erde geht unter und wir lachen uns tot. Die Welt ist dumm und rundherum ein widerliches Pack. Man küsst sich in der Unterhose, tötet sich im Frack, ist zynisch zu den Mädchen, überheblich zu den Weibern, aber freundlich zu den Damen. Amen. In China baut man ägyptische Pyramiden und verhandelt bereits den übernächsten Frieden. Die Neger will man aus Afrika vertreiben, aber die UNO, die muss weiter dort bleiben. Atomkraftwerke müssen überall sein, dann wird den Indern ihr Hunger bald egal sein. Und nächsten Sonntag gibt es in Nordrhein-Westfalen die freiesten Wahlen, denn was kann schon geschehen? Die Welt ist Gift und wen es trifft, dem raubt es den Verstand. Und wer die Welt zusammenhält, den bricht sie auseinander. Die Welt ist sehr bald menschenleer, doch dafür leuchten dann überall die buntesten Reklamen. Amen! Ja, die Welt ist blau, die Leichenschau wird eine Sensation. Das Fernsehen hat sich angesagt und ist vorher geflohen. Die allgemeinen Krankenkassen sorgen für die Krüppel, die Verseuchten und die Bluter und die Selbstmörder und Missgeburten. Die Blinden und die Lahmen. Amen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda. El 91.4, freqüència modulada. Es ist kurz nach 14 Uhr, es ist der 20. Mai 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Berlin. Eigentlich sollen 1.000 erwerbslose Hartz-IV-Bezieher mit Hilfe des sogenannten solidarischen Grundeinkommens SGE in Berlin eine Arbeitsstelle erhalten. So lautete der Plan des regierenden Bürgermeisters Michael Müller von der SPD. Im Februar 2019 meldete die Berliner Senatskanzlei, dass die Leistung ab dem 1. Juli dieses Jahres gezahlt werden soll. Laut Berichten von Berliner Morgenpost und Tagesspiegel vom Freitag gibt es allerdings nun erhebliche Zweifel an der Umsetzung dieses Pilotprojekts. Für das Modell würden keine zusätzlichen Mittel von Seiten der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales bereitgestellt. Die Zielgröße für das Projekt sei von den geplanten 1000 auf 250 Personen zusammengestrichen worden. Bringen wir diesmal direkt zu Eingang unseres Katastrophenblocks die Meldungen in 100 Sekunden von der ARD vom Tage. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Österreichischer Innenminister Kickl soll offenbar entlassen werden. Das hat der österreichische Kanzleramtsminister dem Sender ORF gesagt. Bundeskanzler Kurz hat für den Mittag eine Erklärung angekündigt. Zuvor hatte er schon den Rücktritt von Vizekanzler Strache angenommen. Trump droht dem Iran. Der US-Präsident schrieb auf Twitter, das Land könne ausgelöscht werden, wenn es die USA bedrohe. Zuvor hatte der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden gesagt, man fürchte sich nicht vor einem Krieg mit den USA. Amtseinführung in der Ukraine. Der neue Präsident Zelensky ist vereidigt worden. Der Schauspieler und Politikneuling hatte die Stichwahl gegen Amtsinhaber Poroschenko im April deutlich gewonnen. Zelensky kündigte bei der Amtseinführung an, das Parlament aufzulösen. Computerspielsucht als Krankheit. Auf ihrer heute beginnenden Jahresversammlung will die Weltgesundheitsorganisation Video- und Online-Spielsucht als Krankheit anerkennen. Der Katalog der Krankheiten wird erstmals seit 30 Jahren grundlegend neu gefasst. Zwei Tote nach Explosion in einem Wohnhaus im Allgäu. Heute Morgen ist die Leiche eines Mädchens entdeckt worden. Schon in der Nacht war ein Toter gefunden worden. Die Unglücksursache ist noch unklar. Das Wetter. Heute deutlich mehr Wolken als Sonne und vor allem in der Mitte und im Süden teilweise heftige Schauer und Gewitter. Im Süden gebietsweise sehr ergiebiger Regen. Höchstwerte von 11 Grad an den Alpen bis zu 26 Grad im Norden. Weitere Meldungen. Erfurt. Der angespannte Wohnungsmarkt in vielen deutschen Städten könnte Schuldnerberatern zufolge immer mehr Haushalte in Zahlungsschwierigkeiten bringen. Selbst diejenigen mit mittleren Einkommen könnten wegen gestiegener Wohnkosten kaum noch Rücklagen bilden für unvorhergesehene Rechnungen oder Reparaturen, teilte die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung am Mittwoch mit. Die hohen Wohnkosten selbst sind ein Überschuldungsrisiko, sagte Geschäftsführerin Ines Moers der Deutschen Presseagentur. Und Menschen, die ohnehin Schulden haben, sind ganz besonders benachteiligt. München. In knapp 40% der Betriebe in vier europäischen Ländern haben Mitarbeiter im vergangenen Jahr Unregelmäßigkeiten gemeldet, darunter Steuerverstöße, Geldwäsche und sexuelle Belästigung. Das hat eine Befragung von knapp 1400 privaten und öffentlichen Unternehmen mit je mehr als 20 Mitarbeitern in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz ergeben. Die im schweizerischen Chur ansässige Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW, und die EQS-Gruppe veröffentlichten den Whistleblowing-Report am Mittwoch in München. In deutschen Firmen haben demnach Mitarbeiter die meisten derartigen Verstöße, 43%, angezeigt. Bisher haben viele Unternehmen noch kein Meldesystem eingerichtet. Dabei sieht eine EU-Direktive vor, dass Whistleblower sich bei derartigen Fällen zunächst an eine unternehmensinterne Stelle wenden müssen. Diese Nachricht stammt von der DPA, Deutsche Presseagentur. Montgomery. Der Senat des US-Bundesstaates Alabama hat ein nahezu vollständiges Verbot von Abtreibungen verabschiedet. Die republikanische Mehrheit stimmte am Dienstag Ortszeit dafür, dass Schwangerschaftsabbrüche unter anderem nach Vergewaltigungen verboten und Ärzte, die dennoch eine Abtreibung durchführen, mit bis zu, Achtung, 99 Jahren Haft bestraft werden sollen. Wird der Entwurf angenommen, wäre das die schärfste Verfolgungsvorschrift in den Vereinigten Staaten und stünde im Widerspruch zu einem Urteil des obersten Gerichtshofs des Landes aus dem Jahr 1973. Mehrere Menschenrechtsorganisationen kündigten an, gegen das Gesetz klagen zu wollen. Musik. In Österreich gibt es ja, wie bekannt wurde, gestern eine sehr heftige Regierungskrise, die mit einem sogenannten Satire-Skandal ausgelöst worden sein soll. Hören wir einmal, worum es da geht. Ich habe hier eine kleine Reportage von der ARD und da hören wir jetzt mal rein. In Österreich scheint derzeit nur eines klar. Nach der Videoaffäre und dem Bruch der rechtskonservativen Koalition wird im Herbst neu gewählt. Von wem das Land bis dahin regiert wird, ist offen. Bundeskanzler Kurz will am Mittag im Anschluss an ein Treffen des Bundesparteivorstandes seiner ÖVP eine Erklärung abgeben. Sollte er Innenminister Kickl von der FPÖ abberufen, dann sind deren Minister zum Rücktritt bereit. Michael Mantlik in Wien. Wie verfahren ist die Lage jetzt in Österreich? Es gab ja heute Vormittag bereits eine Pressekonferenz der neuen FPÖ-Doppelspitze, muss man sagen. Und die funktionierte ein wenig nach dem Prinzip Good Cop, Bad Cop. Auf der einen Seite der neu designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer, der sich beinahe als Moderator empfahl, der mit allen könne, mit allen Parteien, mit den Medien und sich eigentlich so für eine neue Regierungsarbeit bewarb. Und auf der anderen Seite noch Innenminister Herbert Kickl, der mit teilweise sehr wüsten Beschimpfungen gegenüber der ÖVP und insbesondere Bundeskanzler Kurz aufwartete. Also von Rücktritt jedenfalls oder von einer Art Schuldeingeständnis gar keine Spur. Man möchte vielmehr die Finanzen der FPÖ jetzt offenlegen und das ist der Stand der Dinge. Innenminister Kickl, Sie haben es gerade angedeutet, hat sich hart gegenüber Bundeskanzler Kurz geäußert. Hier ein Ausschnitt. War es auf Ibiza eine verantwortungslose Besoffenheit infolge von Alkohol, dann ist das jetzige Vorgehen der ÖVP eine kalte und nüchterne Machtbesoffenheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was wird aus Kickl werden? Zieht er sich zurück? Bleibt er? Ja, ich denke, dass das Schicksal von Herbert Kickl möglicherweise schon in einer halben Stunde bekannt werden wird, denn da ist eine Stellungnahme von Bundeskanzler Sebastian Kurz angekündigt. Man kann sich vorstellen, dass er sicherlich da auch Bezug nehmen wird, aber im Moment sieht es danach aus, dass möglicherweise die gesamte FPÖ-Riege zwar nicht von sich aus zurücktreten möchte, sondern darauf wartet, dass sie kurz gesagt rausgeworfen wird. Und dann wäre die FPÖ eigentlich wieder dort, wo sie möglicherweise sich auch sehen möchte, in einer neuen Opferrolle. Und das war Michael Mantlik aus Wien. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war eine kleine Reportage aus dem ARD-Mittagsmagazin. Die Lage ist wirklich völlig verrückt und völlig verzwickt, was da so in Österreich im Moment passiert. Wir dürfen nicht vergessen, da hat ein Satire-Freak mit einer versteckten Kamera einem rechten Politiker aus Österreich auf Ibiza eine Falle gestellt. Man hat ihm mit einer gefakten Ukrainerin oder russischen Milliardärin angeboten, Wahlkampfhilfe zu leisten mit vielen Millionen, wenn man danach staatliche Aufträge von dieser gewählten Regierung bekommen werde. Das hat eine Regierungskrise ausgelöst, die eigentlich beispiellos ist für eine solche Satireaktion. Wegen des Skandals also um das Ibiza-Video, das ging durch die Weltpresse, wir haben es in den spanischen Nachrichten gesehen, im katalanischen Fernsehen, in der BBC, überall läuft das. Wegen dieses Skandals drohen nun, wie gesagt, alle Minister der rechtspopulistischen Partei FPÖ mit dem Rücktritt. Wenn Innenminister Herbert Kickl abberufen werde, stellen wir unsere Ämter zur Verfügung. Das sagte der Verkehrsminister und designierte neue FPÖ-Chef Norbert Hofer in Wien. Kanzler Sebastian Kurz warf Kickl in einem Statement später zwar mangelnden Aufklärungswillen vor, er entließ ihn aber vorerst nicht. Das heißt, die warten im Moment noch ziemlich ab, wie die Sache sich weiterentwickeln wird. Weitere Meldungen. Istanbul. In Istanbul sind am gestrigen Mittwoch zwei Prozesse gegen prominente Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wieder aufgenommen worden. Derjenige gegen Cüneyt Dündar, den ehemaligen Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, wurde sofort auf den 31. Oktober vertagt. Dem inzwischen in Deutschland im Exil lebenden türkischen Journalisten werden Spionage, Terrorunterstützung und Geheimnisverrat vorgeworfen. Hintergrund der Anklage sind Veröffentlichungen aus dem Jahr 2015, Achtung, die Waffenlieferungen der Türkei an Dschihadisten in Syrien belegen sollen. In einem weiteren Verfahren wurde ebenfalls der Prozess gegen den Abgeordneten der größten Oppositionspartei CHP, Enis Berbeglu, wieder aufgenommen. Auch ihm wirft die Staatsanwaltschaft Unterstützung einer Terrororganisation vor. In diesem Waffenlieferungsskandal an den Islamischen Staat in Syrien soll auch einer von Erdogans Söhnen verwickelt sein. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. So, jetzt sag nochmal, Carlos, wie war das? Ein typischer britischer Panzerangriff auf deutschen Schnellzug. Aber die Stadt von blauen deutschen Schaffnerjungs verholfen. Eine weitere Meldung kommt aus London. Die britische Premierministerin Theresa May will die Abgeordneten des Unterhauses im Juni zum vierten Mal, Achtung, zum vierten Mal, über das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen lassen. Die Gespräche mit der Labour-Opposition über einen Kompromiss im Streit um den EU-Austritt gingen am Mittwoch weiter. Die linke Oppositionspartei kündigte an, ohne eine Einigung werde sie das Gesetz bei der Abstimmung im Juni nicht mittragen. Sollte eine parteiübergreifende Übereinkunft nicht zustande kommen, wolle man gegen den Entwurf stimmen, so der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn. Werfen wir einmal einen Blick auf den US-Hinterhof in Mittelamerika und Südamerika. Es wird ja so viel von Venezuela gesprochen, wie diktatorisch und wie böse und wie schlecht da das Regime von Nicolas Maduro sei und so weiter. Die bolivarische Revolution, das sei immer wieder gesagt in den Medien hier, sei ja ein Unterdrückungsregime und so weiter und so weiter. Dabei ist dieser Mann wirklich mit einer riesigen Mehrheit gewählt worden. Mehr Leute haben ihn gewählt, mehrmals als Trump. Aber das interessiert niemanden. Kolumbien, sprechen wir über Kolumbien, das Land, das sich nun ganz klar und wie gesagt immer demokratisch vorneweg zusammen an der Seite von Trump und Bolsonaro gegen Venezuela stellt. Die UNO zählt 51 Morde an Menschenrechtsaktivisten seit Jahresanfang nur in Kolumbien. Der Sauna. Luis Manuel Salamanca Galíndez war Anthropologe und arbeitete im Departamento Huila im Westen Kolumbiens. Am 11. Mai wurde der 64-Jährige, der sich kulturpolitisch engagiert hatte, in der Nähe seines Hauses von zwei Männern erschossen. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza nahm das Verbrechen zum Anlass, um auf die Verfolgungen im Nachbarland aufmerksam zu machen. Als sozialer Aktivist in Kolumbien tätig zu sein, ist fast ein Todesurteil. Erreicht uns eine Sondermeldung. Ja, Venezuela guckt da genau hin. Wir gucken da gerne weg, unsere Regime. Arreaza hat recht. Allein seit Donnerstag letzter Woche wurden kolumbianischen Medienberichten zufolge neben Salamanca Galíndez mindestens drei weitere Menschen ermordet. Am 9. Mai starb im Nordosten Kolumbiens der Filmemacher Mauricio Lezama. Der 38-Jährige befand sich gerade bei Dreharbeiten für einen Film über Kriegsopfer. Er wollte Überlebende der Unión Patriótica, UP, interviewen. Diese linke Partei war in den 1980er und 90er Jahren physisch nahezu ausgerottet worden. Etwa 5000 ihrer Mitglieder wurden ermordet. Die Ärzte Paus am 10. Mai starb der 24-jährige Arzt Cristian Camilo Julio Arteaga, der in einem Krankenhaus in dem Dorf El Bagre arbeitete. Der vierte Mord ereignete sich am 11. Mai in der Region Guaviare. Das Opfer war Giovanni Morilles, ein früheres Mitglied der Guerilla-Organisation FARC-EP, die im Jahr 2016 ein Friedensabkommen mit der damaligen Regierung von Präsident Juan Manuel Santos eingegangen war. Morillas war an der Wiedereingliederung der ehemaligen Kämpfer in das zivile Leben aktiv beteiligt. Kongressabgeordnete der aus dem Friedensprozess hervorgegangenen Partei FARC kritisierten via Twitter, dass in der Region, in der Morillas ermordet wurde, immer wieder Flugblätter verbreitet werden, in denen frühere Guerilleros und Mitglieder sozialer Organisationen von den Paramilitärs der Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, bedroht werden. Seit Unterzeichnung des Friedensabkommens Ende 2016 sind bereits über 130 Anhänger der früheren FARC-EP ermordet worden. Kein Wunder, wenn die sich irgendwann wieder bewaffnen wollen. Allein in den ersten vier Monaten des Jahres 2019 wurden 51 Morde an Menschenrechtsaktivisten registriert. Diese Zahl nannte Rupert Colville, Sprecher der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet, am 10. Mai bei der Vorstellung eines offiziellen Berichts über die Lage in Kolumbien. In diesem wird beklagt, dass sich die systematische Verfolgung Andersdenkender in dem südamerikanischen Land zu verschlimmern scheint. Betroffen seien vor allem Basisaktivisten in den Gemeinden, auf die 70% der Morde fallen, aber auch indigene und afrokolumbianische Gruppen. Umweltschützer, Bauern, Journalisten, Aktivisten der LGBTI-Bewegung, Mitglieder von Menschenrechtsgruppen und Frauenorganisationen. Einige wurden verfolgt, weil sie sich für die Umsetzung wichtiger Bestandteile des Friedensabkommens, zum Beispiel die Rücknahme von Grund und Boden an vertriebene Bauern oder die Rechte der Opfer des Krieges, eingesetzt hatten. Der UN-Bericht hebt auch die Stigmatisierung von Aktivisten vor allem in den ländlichen und sozial benachteiligten Regionen hervor. Weiter heißt es darin: Wir rufen die kolumbianischen Behörden dazu auf, wirksame Maßnahmen gegen die Drohungen und Angriffe auf führende Mitglieder der Zivilgesellschaft und gegen die Straflosigkeit, die in diesen Fällen meistens herrscht, zu treffen. Werfen wir einen Blick auf die Titelseiten der Tageszeitung Junge Welt. Es geht um Land. In der Palästina-Frage ist keine Lösung in Sicht. In deren Zentrum steht kein ideologischer, sondern ein klassischer Territorialkonflikt. Netanyahu und Trump handeln entsprechend. Hier gibt es einen langen Artikel von Herrn Stefan Huth. Sehr interessant, kann ich empfehlen. Schaut rein oder kauft euch die Zeitung. Wäre natürlich schön, wenn die Hörerinnen und Hörer sich ab und zu nochmal Zeitungen aus Papier kaufen würden. Boykotteur wider Willen. Israel. Technische und finanzielle Schwierigkeiten verzögern den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Jerusalem. Die Boykottbewegung feiert das als Erfolg. Der Spiegel hat in seiner Ausgabe von heute natürlich das Thema Österreich ganz im Vordergrund stehen. Diese Videofalle, die man da einem leicht angetrunkenen Rechtspolitiker gestellt hat und das Ganze dann zur Regierungskrise hochgepeitscht hat, ist natürlich, wenn es um Rechte geht, lacht man natürlich und findet das toll. Guckt mal, dieser blöde Nazi, wie die den schön reingelegt haben. Wenn das umgekehrt gewesen wäre und man hätte das einem der Iren mit anderen Mitteln und mit anderen Dingen getan, dann wäre natürlich die Empörung groß als Gemeinheit und Unverschämtheit und so weiter. Aber gut, freuen wir uns, es hat einen Rechten getroffen. Neuer ukrainischer Präsident löst das Parlament auf. Der Mann heißt Volodymyr Zelensky. Der ist Comedian, also Satiriker, und der ist neuer Präsident, der ist vereidigt worden. Und da werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal genau hingucken, wer diesen Mann an den Fäden hält, an wessen Fäden der hängt. Trump und die ganzen Geldwäschegeschichten und Trump-Transaktionen. Führungskräfte sollen Meldungen über auffällige Trump-Transaktionen verhindert haben. Das ist eine Meldung der Deutschen Bank. Geldwäschespezialisten der Deutschen Bank wollen der New York Times zufolge 2016 und 2017 verdächtige Geldflüsse von Trump-Organisationen an Behörden melden. Das wurde offenbar unterbunden. Das heißt, der Kampf im kapitalistischen Lager der Großkapitalisten untereinander um ihre Geldströme und alles ist natürlich auch ein Thema. Köln, ein Islamistenpaar hat offenbar einen Anschlag mit einer Giftbombe geplant. Ermittlungen zeigen, wie nah die beiden ihrem Ziel waren. Und zu ihrem Kind sollen sie gesagt haben: Wenn du mal groß bist, wirst du auch Attentäter. Ja, der Islam gehört zu Deutschland, das sagen die Politiker, der Islamische Staat und die Attentatskultur gehört natürlich auch zu Deutschland, das muss man sagen. Vergewaltigungsvorwürfe werden wieder rausgekramt, die waren ja sehr dünn und sehr haltlos, aber jetzt holen sie wieder raus, um Julian Assange nach Schweden rüberzuholen. Die Ermittlungen in Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen Julian Assange schreiten voran. Nun hat die Justiz einen Haftbefehl beantragt. Der kriegt's also von allen Seiten. Dann gibt es Landtagswahlen in Bremen. Da ist die Kramp-Karrenbauer mit großem Geschäft. Man will da der SPD nach 40, 50 Jahren die absolute Herrschaft abspenstig machen. Bremens Bürgermeister Sieling schließt Gespräche mit der Union nach der Wahl am Sonntag aus. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wirft der dortigen SPD deshalb Arroganz vor und so weiter. Das sind also auf regionaler Ebene die Sachen, die da gerade gekocht werden. Das kleinste Bundesland Bremen liegt in vielen deutschen Rankings hinten. Seit 72 Jahren regiert hier die SPD. Bremen ist das Land, das deutsche Bundesland mit den meisten Arbeitslosen, mit sehr viel Armut, mit sehr viel Pleiten und mit den schwächsten Schülern. Was ist da passiert? Yannis Varoufakis erobert Europa. Er hat jetzt den zweiten Versuch gestartet. Er wohnt nämlich jetzt in Berlin. Als griechischer Finanzminister lieferte er sich Kämpfe mit seinem Kollegen Wolfgang Schäuble. Nun tritt Yannis Varoufakis in Deutschland zur Europawahl an. Was hat er vor? Wir werden darüber berichten. Wir hoffen nur, dass er einen Sitz im Europaparlament bekommt. Dann gibt es ein Großprojekt in Köln. Ein Architekt will den Kölner Hauptbahnhof unter die Erde legen. Das erinnert an die Katastrophenbaustelle in Stuttgart. Die Bürgermeisterin ist nicht abgeneigt, die Bahn dementiert, die Stadt debattiert. Mal gucken, was daraus werden wird. Escucháis Niemandsland, un programa en Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Norwegen setzt selbst auf Ökostrom, exportiert aber gewaltige Mengen in Öl und Erdgas. Kronprinz Haakon versucht zu erklären, wie das zusammenpasst. Dazu gibt es ein Interview im Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Da lohnt es sich vielleicht reinzulesen für alle Interessierten an diesem Thema. Ich glaube, es ist Zeit für die Barcelona-Nachrichten. Ich guck mal, was ich hier auf meinem Schreibtisch liegen habe. Moment, die sind natürlich selbst geschrieben, selbst formuliert. Und da schauen wir jetzt mal rein. Also, ich suche mal die Cunha-Barcelona-Nachrichten und dann werden wir gucken, was hier in der Stadt so gekocht wird. Aber erstmal ein kleines Lied zwischendurch. Und zwar das Lied Träume von dem wunderbaren Album mit dem Rücken gegen die Wand von Georg Kreisler und Barbara Peters. Und dann kommen die BCN-Nachrichten. Träume. Immer bös und hintergründig. Man hat mir genommen den Stein, auf dem ich saß und meine Trauben aß. Man hat mir genommen den Frühlingsschmerz und aus meinem Kopf das Herz. Man hat mir genommen die Ruhe in meinem Lied und was am Mond geschieht. Auch ich bin jetzt Sklave und denke fest an das, was sich denken lässt. Was ein jeder denkt, denk ich gehorsam mit. Alles andere ging verschütt. Wenn ich wenigstens meine Träume hätte, doch auch die sind irgendwo ganz weit von hier. Hilf mir doch, spiel mit mir, lass uns zu zweit in einem Husch verschwinden, lass uns was finden, das uns niemand außer uns, wenn man wenigstens einen kaufen könnt. Doch die Träume, die man kauft, sind Stereo. Hilf mir doch, lauf nicht so. Draußen ist immer nur kalter Winterschluss. Verkauf, mach ja nicht deine Augen auf, schweig davon, Traum steht nicht zur Diskussion. Früher war ein Traum aphroditisch, Heute ist ein Traum neurotisch und politisch. Unser Leben gleicht dem Butterbrot. Wenn man auf die Butterseite fällt, dann ist man tot. Wenn ich wenigstens meine Träume hätt, doch die Träume, die ich träum, sind Bürgerpflicht. Hilf mir doch, stirb noch nicht, führ mich hinaus von hier in den deutschen Steppenwind, wo illegale Träume sind. Kennst du das Land, wo die Schablonen blühen? Von dort möcht ich mit dir nur fort, Geliebte, ziehen. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Es ist Montag, der 20. Mai 2019. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Das erste Thema, der Prozess gegen den Prozess. Vor dem Gerichtshof in Madrid kam es vergangene Woche zu teilweise heiteren und grotesken Szenen, als die Zeugen der Verteidigung, der wegen Rebellion inhaftierten Separatistenpolitiker aus Katalonien, befragt wurden. Freche Antworten, Respektlosigkeiten und unangebrachte Äußerungen raubten dem Vorsitzenden Richter Marchena ein ums andere Mal die Nerven. Lassen Sie diese Zeitverschwendung doch oder beantworten Sie die Fragen. Ihr Gemütszustand ist für das Gericht nicht von Interesse und so weiter, waren einige der Perlen, die der Vorsitzende Richter da von sich geben musste, um zur Ordnung zu rufen. Ein Zeuge wurde befragt, was fummeln Sie denn da in der Tasche rum? Und es handelte sich um eine Clownsnase, eine rote Clownsnase, die der Bursche sich aufsetzen wollte. Ja, wir müssen sagen, dieser Prozess ist leider eine Farce, aber diese Farce hat eine Gegenfarce, nämlich der Prozess war auch eine Farce, eine bittere politische, unglaubliche, reale Farce, wo ein ganzes Volk eingelullt wurde mit einer Fake News Republik. Und nun gibt es gegen diese Fake News Republik und ihre Betreiber einen, ja, könnte man fast schon sagen, Fake News Prozess, um da eine Rebellion rauszuschmieden und zu kratzen und zu basteln. Und das Ganze ist doch ein sehr beklagenswertes Spektakel. Wir berichten ab und zu darüber hier im Niemandsland. Thema Wahlkampf, Schlacht ums Rathaus, alle gegen Colau. Mittlerweile haben so gut wie alle Parteien gemerkt, dass die von Bürgermeisterin Ada Colau vertretene Politik und ihre Problemgebiete zum Stimmenerhalt unerlässlich sind. Man muss nämlich im Wahlkampf über das sprechen, was die Barcelonesen und Barcelonesinnen wirklich ärgert, besorgt und zur Verzweiflung bringt. Das ist der Massentourismus und die Folgeerscheinungen. Das ist die verheerende Wohnsituation für die unteren Schichten natürlich. Und das ist eine verfehlte, auf Kürzungen und Entlassungen beruhende Sozialpolitik der Regierung Arturo Mas vor einigen Jahren und der spanischen Regierung. Da gibt es nun ein paar Programmpunkte. Jaume Collboni, das ist der Kandidat der sozialistischen Partei PSC, der fordert bei seinen Wahlkampfauftritten einen Punkteausweis für Tourismuswohnungen. In diesem Punkteausweis werden Verstöße gegen die Regeln und Respektlosigkeiten gegen die Anwohner geahndet. Im Extremfall könne dann die Lizenz entzogen werden. Auch eine Kurtaxe für Touristen, wie Ada Colau sich schon anwendet, soll erhoben werden im Wahlprogramm der Sozialisten hier in Barcelona. Auch der Kandidat von ERC, der Ex-Sozialist und Independentista Ernest Maragall, der ist ca. 70 Jahre alt, forderte eine Kurtaxe. Allerdings soll nicht das Rathaus, sondern die Generalitat de Catalunya das Geld dafür einziehen. Klar, das Geld wollen wir haben, direkt. Manuel Valls von den Ciudadanos bleibt bei seinem Lieblingsthema Top-Manta-Händler und illegale Waren ohne Verkaufslizenz. Polizei- und Ausländergesetze will dieser Anwärter zum Bürgermeisteramt einsetzen. Ada Colau habe die Illegalen praktisch eingeladen, ihre Aktivitäten hier in der Stadt straffrei auszuüben. Das sind ungefähr die Perlen und Klischees, die dieser Mann im Wahlkampf ständig von sich gibt. Kommen wir zum PP-Kandidaten Josep Bou, der erklärte, er wolle die Geburtenrate steigern, indem er die IBI-Quote, das sind die Impuestos sobre los bienes inmuebles, senken will, und zwar senken will für kinderreiche Familien. Also die Grundsteuer auf Immobilien soll für kinderreiche Familien gesenkt werden. Er geht davon aus, dass dadurch mehr Kinder in die Welt gesetzt würden und dadurch eben die Bevölkerung wieder wachsen könnte. Die CUP forderte, die CUP, das ist die linkskatalanistische Antisystempartei, forderte also, was sie immer gefordert hat, vom eigenen katalanischen Staat einmal abgesehen. Sie fordert die Verstaatlichung aller Sozialleistungsunternehmen und privaten Sozialdienste hier in der Stadt. Die Antikapitalisten fordern die Rückführung aller vom Rathaus externalisierten sozialen Dienste, die an private Firmen ausgekoppelt wurden, um im Arbeitsrecht festgelegte Löhne und Standards zum Schutz der arbeitenden Menschen zu garantieren, die eben von den privaten oft nicht eingehalten werden. Man fordere, die Rechte der Arbeitnehmer zu gewährleisten und sie weiter vor Ausbeutung zu schützen. BCN en Comú, das ist die Partei von Ada Colau, mit der Bürgermeisterin an der Spitze, verspricht dafür zu kämpfen, dass dem Rathaus weitere Kompetenzen zum Bau von Altersheimen übertragen werden. 50 Millionen Euro sieht Colau für die Altenhilfe vor, zusätzlich zu den 136 Millionen, die in dieser Legislaturperiode bereits ausgegeben worden sind. Ein weiterer Knüller der Barcelona en Comú-Partei ist die Super IES Socials. Das ist hier das Zauberwort der Bürgermeisterin. Soziale Superinseln heißt das übersetzt. Gemeint ist, dass die Stadt in Zonen eingeteilt werden soll, in denen die jeweiligen sozialen Bedürfnisse alter Menschen besonders und sozialbedürftiger dann berücksichtigt werden. Besonders die Einsamkeit im Alter soll über diese IAS Sociales, Super IAS, in Angriff genommen werden. Eigentlich ein guter Plan und eine sehr gute soziale Maßnahme. Das muss man der Bürgermeisterin lassen. Hier punktet sie wie keine und kein anderer. Thema Enteignung. ERC-Kandidat Ernest Maragall schlug am Dienstag bei einem Wahlkampfauftritt vor, illegale Tourismuswohnungen notfalls zu enteignen. Da eine solche Maßnahme jedoch nicht im Wahlprogramm seiner Partei, der ERC, vorkommt, kann man also getrost davon ausgehen, dass es sich hier um eine verbale Kraftmeierei zum Stimmenfang handelt. Das ist zumindest meine Idee, was diese tolle Maßnahme betrifft. Machtspiele. Die Staatsanwaltschaft hat erklärt, sie werde 28 der 30 Angeklagten im Prozess um das illegale Referendum vom 1. Oktober 2017 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung anklagen. Hierzu gehören hohe Amtsträger der Regierung von damals unter Carles Puigdemont und auch der aktuellen Regierung unter Quim Torra von heute. Dann gibt es Zahlen über den Zusammenhang von Massentourismus und Armut. Die katalanische Gemeinde mit dem höchsten Tourismusaufkommen in der Provinz Gerona, das ist Lloret de Mar, ist auch gleichzeitig diejenige mit dem geringsten Pro-Kopf-Einkommen in ganz Katalonien. Interessant, oder? 35% weniger Einkommen, das sind nur 10.900 Euro jährlich, hat ein Arbeiter und eine Arbeiterin in Lloret de Mar, weniger als ein katalanischer Durchschnittsarbeiter in den anderen Provinzen. 1,2 Millionen Touristen strömen jährlich nach Lloret de Mar. Die Arbeitslosenquote lag im ersten Trimester 2019 hier bei 15,4%. Zum Vergleich 11,6% im katalanischen Durchschnitt. 87,2% aller neuen Arbeitsverträge sind befristet. Das heißt so gut wie alle. Lloret ist das Paradigma für die sozialen Schäden, die das Billigtourismusmodell, das alles inklusive heißt, anrichtet. All inclusive, todo incluido. Diese Aussage trifft Frau Maria Granados, die ist Angestellte einer Eventfirma, die zum Beispiel Camp Nou und Flamenco-Ausflüge für Touristen von Lloret aus in Richtung Barcelona organisiert. Löhne von 800 Euro für einen 10-Stunden-Tag sind hier normal. Alles muss billig sein, besonders die Löhne. Das ist die Business-Maxime an der Küste. Wir hatten ja in der ersten Hälfte des Programms über die Arbeitsnomaden und die Migrationsnomaden gesprochen. Immer billiger, immer geringere Löhne, immer prekärere Lohnsituationen. Und hier haben wir ein Beispiel, wie das hier bei uns vor der Haustür aussieht, mit Billiglöhnen und Massentourismus. Ein fataler Kreislauf. Eine Nachricht zum Thema Rollbrett Urban Night Skating People. Die sehen wir nämlich hier sehr viel. Das sind junge Leute, die haben Hosen mit ganz weiten Beinen, die tragen keine Knieschoner und keine Helme, das ist mir aufgefallen, und keine Ellbogenschützer. Man hat die früher ab und zu gesehen, die Leute, die mit diesen Rollbrettern, die Skates, wie die die nennen, fahren, die hatten früher Helme auf und auch Schützer für Ellbogen und Knie. Klar, wenn man da hinkracht, dann ist es klug, diese Teile des Körpers zu schützen. Aber man sieht die gar nicht mehr, weil das nämlich uncool ist. Jemand hat angesagt, Knieschützer und Helme sind uncool, Leute. Und niemand trägt sie mehr. Gut, diese Rollbrettartisten, die sieht man da manchmal die Bordsteine hochspringen, das Brett dann in der Luft umdrehen, zusammenklappen und krachend wieder auf den Asphalt fallen zu lassen. Diese jungen Artisten sind besonders vor dem MACBA aktiv. MACBA, das ist das Museum del Arte Contemporáneo de Barcelona. Die dürfen ab sofort zwischen 22 Uhr abends und 7 Uhr morgens nicht mehr mit ihren Brettern auf dem Platz vor dem MACBA Museum herumfahren. Anwohner beschweren sich schon seit Jahren über den nächtlichen Krach, den diese Bretter erzeugen. Das stimmt. Der Krach ist manchmal ohrenbetäubend. Ab jetzt gibt es ein Strafgeld von 460 Euro. Terminalamt um Ihre Aufmerksamkeit. Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie, Demokratie. New York, Barcelona, Friendship. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio schickt Ada Colau ein Unterstützungsschreiben. Man teile eine große Anzahl gemeinsamer Herausforderungen als Großstadt, so de Blasio. Beide Städte hätten ein schwieriges Umfeld zu ertragen. In den USA sei dies Präsident Trump. Über Barcelona äußert er sich dann nicht so genau, aber wir können uns alle vorstellen, was er meint. Colau verkündete bei der Gelegenheit, dass das Rathaus mobile Einheiten zur schnellen Bekämpfung von machistischer Gewalt einsetzen werde. Künstliche Befruchtung, erlangt der wertvollste Herrenmenschen dazu, mit einem geteerten Eimer. Und kommen wir zur letzten Meldung im Barcelona-Nachrichtenblock. Maragall legt noch einmal nach. Die Figur des Alcalde de Nit, das ist der Nachtbürgermeister, soll hier in Barcelona eingeführt werden, um die sich aus dem Nachtleben ergebenden Probleme und Delikte und Straftaten besser bekämpfen und lösen zu können. Städte wie New York, Tokio und London haben bereits einen solchen Nachtbürgermeister. Die Idee ist allerdings nicht von Maragall selber auf dessen Mist gewachsen, sondern stammt aus Madrid von Manuela Carmena, der Linksbürgermeisterin. Einzigen Schuss, fünf Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkirche. Und hiermit beende ich die Nachrichten im heutigen Niemandsland, den Katastrophenblock, meine Damen und Herren. Es ist mittlerweile schon fast 3:15. Wir haben noch ein Viertelstündchen. Da werde ich noch ein bisschen Kultur vorstellen. Und ich begrüße natürlich von hier aus unsere Hörerinnen und Hörer, die uns daheim an den UKW-Empfängern zuhören. Ich grüße Werner natürlich, der heute nicht kommen konnte. Ich hoffe, es geht ihm gut und seine Dinge laufen alle sehr schön und sehr gut. Ich bringe jetzt mal ein Lied von Neon Schwarz von ihrem Album Clash. Das ist ein Lied, das heißt Ananasland. Das Album ist übrigens ganz neu. Ich glaube, ich habe es schon mal besprochen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also Ananasland, Neonschwarz von dem Album Clash. Summertime in meiner Stadt, hier wollen alle leben, hier wollen alle Leute hin.

in den 60er Jahren. Hannah Arendt ist dazu extra nach Jerusalem geflogen, um als Berichterstatterin für eine große US-Zeitung über diese Ereignisse zu berichten und hat aufgrund ihres Nachdenkens und ihrer Beobachtungen bei diesem Prozess eine philosophische These aufgestellt, die seinerzeit sehr angegriffen wurde, die sich aber im Laufe der, könnte man sagen, nachfolgenden Jahrzehnte doch als sehr solide bewahrheitet hat. Nämlich über die Banalität des Bösen. Es sind nicht Monster, die das gemacht haben. Das heißt hier Auschwitz. Es sind Kleinbürger und gehorsame Funktionäre, Beamte, biedere Leute zum Teil auch und keine perversen Monster. Das ist die schreckliche Erkenntnis und auch das schreckliche Erbe im Denken, des Denkens von Hannah Arendt, ja, das wir weiter verarbeiten müssen. Das Böse kann nicht banal und radikal zugleich sein. Das Böse ist immer nur extrem. Niemals radikal. Tief und radikal ist immer nur das Gute. Als der New Yorker mich beauftragte, über das Gerichtsverfahren gegen Adolf Eichmann zu berichten, war ich der Ansicht, dass bei einem Prozess nur eines von Interesse sein kann. Der Forderung nach Gerechtigkeit Folge zu leisten. Die Entführung durch die israelischen Geheimdienst Fratzken war illegal. Israel hat das heilige Recht, einen Nazi zu stellen, der Verbrechen gegen das jüdische Volk begangen hat. Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Er ist so völlig anders, als ich mir vorgestellt habe. Das Böse wird gemeinhin als etwas Dämonisches betrachtet. Eichmann aber kann man beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen. Er war nur unfähig zu denken. Am Mittwoch im Goethe-Institut, im Mittwochskino. Das ist jeweils, Moment, ich gucke nochmal gerade auf den Prospekt, den habe ich hier vorliegen. Das Mittwochskino ist jeweils um 19.30 Uhr im Cineclub Goethe-Institut. 19.30 Uhr, das ist in der Roger de Flor oben. Unsere Fans kennen ja das Institut und kennen die Adresse, aber ich sage sie nochmal durch. Roger de Flor 224 hier in Barcelona. Goethe Mittwochskino. Und dann vielleicht noch schnell den Film von der kommenden Woche, den Film vom 29.05. Das ist ebenfalls ein Film von Frau Margarete von Trotter, ebenfalls mit Barbara Sukowa, Die bleierne Zeit. Die Geschichte zweier Schwestern. Über diesen Film werden wir nächste Woche berichten. Ich werde mich gleich verabschieden. Nächste Woche wird es auch etwas zum Thema Rammstein geben. Die neue CD liegt ja nun vor. Ich habe sie noch nicht, aber sie wird kommen. Da wird wieder ordentlich mit dem R gerollt. Aber gut, die Band hat halt ihre Millionen-Fan-Gemeinde und auch hier in Spanien viele Schüler von mir, die stehen einfach auf Rammstein und das ist für mich schon mal ein Anreiz, zu dieser Gruppe immer wieder etwas zu sagen und auch ihre Lieder zu spielen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen das Lied Deutschland gebracht und haben gemerkt, so böse sind die gar nicht mehr. Die neuesten Perlen die auf dem neuen Album zu hören sein werden, sind Lieder, die zum Beispiel Radio oder Ausländer heißen. Da sind wir mal gespannt, was die da so zusammengebastelt haben, die Rammstein-Leute. Gut, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, uns oder mir auch ohne Werner 2 Stunden hier zuzuhören. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen unterhalten und auch informiert. Dann wären wir glücklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Die heutige Sendung wird ab übermorgen im Podcast sein unter www.contrabanda.org und unter www.niemandsland.contrabanda.org. Und Achtung, noch eine Adresse: www.niemandslandradio.blogspot.com. Vielen Dank. Agur, adeo, tschüss, goodbye. Es scheint, der Himmel hat sich aufgeklärt und wir können das Lokal verlassen. Ich hoffe, dass die Nacht mild ist und Sie heil und gesund nach Hause kommen. Wir hoffen, dass wir mal wieder den klaren Friedenshimmel über unserer Heimat erleben können. Meine Damen und Herren, gute Nacht.